Dankeschön. Tschüss. Lufthansa aus Trier. Okay, okay, vielen Dank. Wir machen gern weiter. Also, wir spielen ja unheimlich gern. Ich muss gerade mal noch einen Synthesizer stichen. Gerät da unten stimmt, da oben ist nochmal Verkehr. Okay, dann können wir, bevor wir loslegen, auch noch also mal die Band vorstellen, also beziehungsweise also die wichtigsten Leute, das sind immer die eigentlich im Hintergrund stehen. Und zwar, da wollen wir erstmal vorstellen, der Rainer am Mischpult, der mit dem Bart und den letzten Arm hebt. Daneben ist ein Ernst. Und wo ist ein Snoid? Wo ist ein Snoid? Da, wo? Ah, da ist ein Snoid. Und da hinten ist ein Reinhold. Unhold. Also das ist unser Team irgendwie, was uns immer ganz viel hilft und ohne dass es nicht geht. Und das nächste Stück heißt Nichts Neues in Pune. Und das ist für gewidmet für alle Sanyasis, die nach, also so nach Indien fahren und da mal gucken, was Sache ist und so was. Also Pune, los.